الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحن heute إن شاء الله عز وجل mit dem 31. Vers von den Fajr unterrichten. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube, Allah alam, es ist der 31. Vers. Ja. Und wir beginnen inshallah mit dem 6. Hadith von Jami' al-Ulum al-Hikam von An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhuma. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في وألا إن وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. الزوف بن نعمان بشير رضي الله عنهما Er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen, wahrlich, halal, der halal ist klar, ist deutlich. Und der Haram ist deutlich. Und zwischen ihnen sind zweifelhafte Sachen, die viele der Menschen nicht kennen. So wer das Zweifelhafte und die zweifelhafte Sachen meidet, der yani, tut es oder ist besser für seine Religion und seine Ehre. Und wer in den Zweifelhaften fällt, fällt in Haram, wie der Hirte. Der yani, hirtet um den Schutzgebiet und beinahe fällt er da rein. Das heißt, er ist kurz davor, dass er da rein fällt. Wahrlich, jeder König hat einen Schutzgebiet. Wahrlich, das Schutzgebiet Allahs sind seine Verbote. Wahrlich, im Körper ist ein Motor Anhängsel, glaube ich, heißt das. Augenblick. Nein, es ist nicht nur das Stück Fleisch, es ist entweder Anhängsel oder Augenblick. Ich vergesse immer die deutsche Bezeichnung dafür, Freunde. Ich hab's gleich. Augenblick. Also da habe ich es. Klumpen. Genau, es ist ein Klumpen. Okay? Im Körper ist ein Klumpen. Wenn er gut ist, ist er ganz, oder wenn es ihm wohlergeht, dann geht es dem ganzen Körper wohlergehen. Wenn er gut ist, ist der ganze Körper gut. Und wenn es verdorben ist, ist der gesamte Körper verdorben. Wahrlich, das ist der Herz. Oder das Herz. Okay, also nochmal der Hadith. Al-Halalu, inna al-Halala bayin. Halal ist was? Und zwischen ihnen sind zweifelhafte Sachen, welche viele der Menschen nicht kennen. So wer das Zweifelhafte meidet, der, das ist das besser für seinen Dien und seine Ehre. Und wer im Zweifelhaften fällt, fällt im Haram, wie der Hirte, der um den Schutzgebiet hirtet und beinahe darin fällt, oder kurz davor, darin zu fallen. Wahrlich, jeder König hat ein Schutzgebiet. Wahrlich, das Schutzgebiet Allahs sind seine Verbote. Wahrlich, im Körper ist ein Klumpen. Wenn er gut ist, ist der ganze Körper gut. Und wenn er verdorben ist, ist der gesamte Körper verdorben. Wahrlich, es ist das Herz. Überliefert bei Al-Bukhari und Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith ist authentisch und über seine Authentizität oder dass er authentisch ist, ist einstimmig von der Überlieferung von Shabi von Naman ibn Bashir. Okay, und es gibt andere Wortlaute zwischen mehr und weniger, okay, wie ihr vorhin gemerkt habt, wie ich das gelesen habe. Und die Bedeutung ist aber eins oder ähnlich. Ja, yani manchmal kommt innal halala bayin wa innal harama bayin. Und immer in anderen Überlieferungen gibt es zum Beispiel al halalu bayin wa al haramu bayin. Und im Endeffekt ist es die gleiche Bedeutung. Und es wurde von Nabi sallallahu alaihi wasallam überliefert, von Hadith ibn Amr, Umar ibn Yasir, Jabir, ibn Mas'ud, ibn Abbas, und Hadith von Naaman, der Hadith von Naaman, also diese Überlieferung, die wir jetzt haben, ist am yani, authentischsten von den Hadith in diesem Kapitel. Das ist kurz zu der Überlieferung des Hadithes. So ist seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, al-halalu bayin wal-haramu bayin wa bainahuma umurun mushtabahat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Also, der reine Halal ist deutlich. Darin gibt es keine, nichts Zweifelhaftes. Und der reine oder der klare Haram ist auch was? Ebenso deutlich. Ohne Zweifel. Ja? Jedoch zwischen diese zwei Sachen sind Sachen, bei denen manche Menschen nicht, yani, nicht einsichtig, nicht yani, wissen, zu welcher Gruppe von beiden sie gehören. Das heißt, zweifelhafte Sachen, an der sie zweifeln, nicht ob das an den Hukum, sondern sie zweifeln daran, oder sie haben den Zweifel, ob das yani, sind fragwürdig bei ihnen, ob sie zu Halal oder Haram gehören. Okay? Ist sie von Halal oder ist sie von Haram? Jedoch, die Fundierten im Wissen, die Fundierten vom Wissen haben keinen Zweifel über diese Sachen. Diese Sachen werden ihnen nicht, für sie nicht problematisch. Und sie wissen, von welcher der beiden Gruppen diese Sachen sind. Was den Halal, den klaren, den bloßen Halal bestellt, den reinen Halal betrifft, so ist es zum Beispiel das Essen von guten, von den Früchten und von den Pflanzen und dem Vieher und auch das Trinken von das Guten und das Kleiden von das, was man braucht, von Kotten oder Wolle, ja? Und so weiter, sowie auch Heirat, Kauf und Verkauf, Erbschaft, Geschenke, Ranima und so weiter. Das ist alles klare Sachen, die jeder weiß, dass sie halal sind. Okay? Und der reine Haram ist wie zum Beispiel das Essen von Meiter, also von verändertem toten Fleisch und Blut und das Fleisch des Schweinefleisch, ja, und das Trinken von Alkohol und das Heiraten von Verwandten, die verboten wurden, ja, und das Anziehen von Harir, yani, wie heißt das nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine, für die Männer, yani, dass man das anzieht, bestimmte Kleidung, yani. Okay. Ist das klar, inshallah? Seide, barakallahu fik. Okay. Oder von den Verdiensten, yani die Sachen, die man verdient, die verboten wurden, wie Glücksspiele oder Zins und so weiter. Oder den Lohn, den man für etwas bekommt, dessen Verkauf verboten wurde, oder das Diebstahl, die Gelder, die genommen wurden durch Gewalt, Raub oder Diebstahl, oder Täuschung, Betrug, yani. Das sind alles klare Haram-Sachen, okay? Was aber das Zweifelhafte betrifft, so ist es, wie zum Beispiel manches, worüber es zwischen die Gelehrten Uneinigkeit herrscht oder gibt, ob es zu Halal oder Haram gehört, ob es Halal ist oder Haram ist. Entweder yani bestimmte Sachen, oder yani andere Sachen, wie zum Beispiel das Essen von bestimmten Sachen, das Trinken von etwas, von dem vieles, wenn man davon trinkt, yani betrunken macht, oder das Anziehen von etwas, worüber es Uneinigkeit gibt, ob es Halal oder Haram ist, von bestimmten Ledern und so weiter. Okay? Und so weiter. Und deswegen, nach dieser Bedeutung, und nach dieser Bedeutung hat Imam Ahmad und Ishaq und andere von den immer das Zweifelhafte erklärt. Yani die Sachen, über die Uneinigkeit gibt zwischen den Gelehrten, ob es Halal oder Haram ist. Das ist die Definition für ein Mushtabahat, also für das Zweifelhafte bei Imam Ahmad, Ishaq und andere von den Imamen. Er sagt aber, Ibn Rajab rahimahullah, er sagt, das Resümee oder die Schlussfolgerung oder yani das, was man daraus nimmt, oder yani das Schlusswort in dieser Sache ist, oder das ist deshalb, weil Allah subhanahu wa ta'ala auf seinen Gesandten oder auf seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam das Buch, also den Koran, hinabgesandt hat. Und er erklärte darin für die Umma, was sie benötigt von Halal und Haram. So wie Allah azza wa jalla sagt, وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Und wir sandten auf dich das Buch als Erklärung oder erklärend für alle Sachen. Mujahid und andere sagten, Mujahid, der Schüler von Ibn Abbas, rahimahullah, radiallahu anhu, wa rahimahumullah, er sagte, alle Sachen oder jede Sache, die ihnen befohlen wurde oder verboten wurde, ist, yani das ist die Bedeutung, Allah azza wa jalla sagt, und wir sandten auf dich das Buch als Erklärung für alle Sachen. Mujahid und andere sagten, alle Sachen, was sind alle Sachen? Alle Sachen sind das, was ihnen befohlen wurde, oder das, was ihnen verboten wurde. Das ist die Erklärung von alle Sachen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte am Ende von Surat Nisa 76, in der viele Urteile von den Urteilen der Gelder und so weiter erklärt hat, Allah azza sagt dann am Ende, يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah Azza wa Jal erklärt euch, damit ihr nicht fehlgeleitet werdet, damit ihr nicht in die Irre geht, und Allah weiß über alle Dinge. Und er sagte auch, erhaben sei er. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Sagt Al-An'am 119. Und was ist mit euch, dass ihr nicht von dem isst, worüber Allahs Name erwähnt wurde? Wo Allah euch erwähnt hat oder detailliert hat oder ausgeführt hat, was euch verboten wurde, außer das, wozu ihr gezwungen werdet, yani in einer Notsituation. Und Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. Und Allah Azza wa Jal würde nicht ein Volk fehlleiten oder in die Irre gehen lassen, nachdem er sie recht geleitet hat, bis er ihnen erklärt hat oder gezeigt hat, was sie vom meiden sollen. Ja, Surat Tauba, Vers 115. Und jede Erklärung von dem, und Allah Azza wa Jal übergab die Erklärung von dem, was problematisch ist oder was man nicht versteht, von der Offenbarung, also vom Koran, übergab das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wir verstehen den Koran nach der Erklärung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wie Allah azza wa jal gesagt hat: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Und wir sandten zu dir den Dhikr, yani die Ermahnung, ja, damit du den Menschen erklärst, was zu ihnen hinabgesandet wurde. Zu den Nahl, Vers 44. Und der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam starb nicht, bis Allah azza wa jal, oder Allah azza wa jal nahm die Seele des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht, bis er ihm und seiner Umma den Dien vollendet hat. Und deshalb sandte Allah azza wa jal auf ihm in Arafah vor seinem Tod, eine kurze Zeit vor seinem Tod, den Vers, den wir alle kennen, von Surat al-Ma'idas, Vers Nummer 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinukum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam madina. Heute habe ich euren Dien, oder euch euren Dien vollendet, und meine Gnade über euch erfüllt, und ich bin zufrieden für den Islam mit euch, für euch als Religion. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, taraktukum ala bayda'a naqiyya, laylaha kanahariha, la yazi'u anha illa halik. Das heißt, ich lasse euch oder hinterlasse euch auf eine Sache, die rein und weiß ist. Ihre Nacht ist wie ihr Tag, keiner weicht davon ab, außer dass er verloren ist. Okay? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und Abu Dharr, radiallahu anhu, sagte, توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. Das heißt, der Gesandte, der Gefährte des Propheten صلى الله عليه وسلم sagte, der Prophet صلى الله عليه وسلم starb und es gibt keinen Vogel, der seine Flügel im Himmel bewegt, außer dass er, also der Gesandte صلى الله عليه وسلم, uns davon Wissen gegeben hat oder erwähnt hat. Und als die Menschen über seinen Tod sallallahu alaihi wasallam gezweifelt haben, sagte sein Onkel Al-Abbas radiallahu anhu, Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta taraka as-sabila nahjan wadiha wa ahalla al-harama wa ahalla al-halala wa harrama al-harama wa nakaha wa tallaq wa haraba wa sallam wa ma kana ra'ya ghanam يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاة بمخبطه ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. Das heißt, als die Leute über den Tod des Propheten صلى الله عليه وسلم gezweifelt haben, hat sein Onkel Al-Abbas gesagt, والله Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam starb nicht, bis er den Weg als klaren Weg hinterlassen hat. Er hat den Halal zu Halal erklärt, den Haram zu Haram erklärt. Und er heiratete und ließ sich scheiden und kämpfte, war im Krieg und war im Frieden. Ja? Und es gibt keinen Hirten, der seine Viecher um die Berge mit seinen Viecher um die Berge zieht und er zieht sie mit mit seiner Hand und seinem Stock, der besser erziehen kann als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in euch. So verstehen wir davon allem, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eine vollendete Religion hinterlassen hat. Eine vollendete Religion hinterlassen hat. So gibt es nach Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nichts, was noch einen Urteil bedarf. So gibt es nach dem Tod von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nichts, was einen Urteil bedarf von Halal oder Haram, sondern er hat alles erklärt, was Halal ist und was Haram ist, durch Allah azza wa jal, durch den Koran und durch die Sunna. Oder Allah azza wa jal hat das erklärt und der Prophet Allah azza wa jal hat es hinabgesandt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es erklärt und vorgelebt. So muss jeder daran halten. Nur die Menschen manchmal werden Sachen für ihnen problematisch, da sie sie nicht zuordnen können in Halal und in Haram. Und das ist die Aufgabe von Al-Ulama. Das ist die Aufgabe von Al-Ulama. Wir bleiben bei das heute stehen, inshallah, und gehen den Hadith, inshallah, morgen dann weiter mit dem nächsten Teil bi'idhnillahi. Ibn Rajab sagt, bevor ich beende, Ibn Rajab sagt am Ende dieses Zitats, sagt, im Allgemeinen hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kein Halal gelassen, außer dass es erklärt wurde, und kein Haram gelassen, außer dass es erklärt wurde. Okay? Jedoch, manche davon war deutlicher als das andere. Okay? Nur deutlicher als das andere, das heißt, die Leute haben manches verstanden und manches nicht. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Und wir werden inshallah das morgen fortsetzen. Yani Fortsetzung folgt, bi'idhnillahi azza wa jal, wenn wir noch unter den lebenden, freien Menschen sind. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa salam.